Fünftes Kapitel. Heiße Gefühle oder kalte Vernunft? Wo entsteht die Moral? Moralneuronen. Einen töten, um fünf zu retten. Was passiert im Kopf, wenn wir vor so ein moralisches Dilemma gestellt sind? Green ist nicht nur experimenteller Philosoph, sondern auch Moralpsychologe. Im Gegensatz zur Ethik verfolgt die Moralpsychologie kein normatives Projekt. Sie will uns nicht sagen, was wir tun sollen, sondern erforschen, woher unsere moralischen Urteile stammen. So wollte Green nicht nur die Antworten seiner Probanden erfahren, sondern auch herausfinden, was in ihnen vor sich geht. Dazu maß er ihre emotionalen Reaktionen, unter anderem mit dem EEG, einer Haube auf dem Kopf, die Hirnströme misst. Und er schaute sich ihre neuronalen Erregungsmuster im Hirnscanner an. Inzwischen haben weitere Forscher hunderte von neurologischen Experimenten und psychologischen Studien durchgeführt. Eine Umfrageseite der Harvard University zum Beispiel hat alleine über 200.000 Teilnehmer. Dabei machten sie eine verblüffende Entdeckung. Wenn Probanden überlegen, ob sie die Weiche umlegen sollen, ist ihr dorsolateraler präfrontaler Kortex aktiv. Das ist der obere Teil des Frontallappens hinter der Stirn. Dort liegt die neuronale Grundlage für das Planen, die Impulskontrolle und das abstrakte Denken, wenn man beispielsweise eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufstellt. Der Einfachheit halber spreche ich hier vom kalten System. Wenn Versuchspersonen hingegen vor die Frage gestellt waren, ob sie den Mann mit dem Rucksack von der Brücke stoßen sollten, war ihr ventromedialer präfrontaler Kortex aktiv, der untere Teil des Frontallappens hinter der Stirn, sowie Teile des limbischen Systems, speziell die Amygdala, die Teil des neuronalen Schaltkreises der Angst ist. Das limbische System bildet die Grundlage für Emotionen, Motivation, Belohnung und Erregung. Ob es sich bei dem System um eine funktionale Einheit handelt, ist umstritten. Vereinfachend kann man es dennoch das heiße System nennen.